Wie viel Gehirn steckt im Darm? Das Bauchhirn. Dieser Begriff suggeriert nicht zufällig, dass das zweite Nervensystem im Körper ein geheimnisvolles Eigenleben führt. Dort werden, ist in populären Zeitschriften zu lesen, Erinnerungen gespeichert und der Sitz der Intuition soll an allen möglichen Entscheidungen beteiligt sein, von der Liebe bis zum Aktienkauf. Aber was ist wirklich dran an solchen Spekulationen? Dass dem Bauch eine zentrale Rolle zugeschrieben wird, zeigt sich in allen Kulturen der Welt. In Asien zum Beispiel ist die Wahrnehmung der Körpermitte entscheidend für das Selbstbild. Für Japaner etwa ist Hara das Zentrum der geistigen und körperlichen Kraft des Menschen. Ein Mann mit Bauch steht dort sprichwörtlich für eine gefestigte Persönlichkeit. Und wer den dicken Bauch eines lachenden Buddhas berührt, hofft auf Glück und Segen. Im indischen Ayurveda, der 4000 Jahre alten traditionellen Heilkunst, steht das Verdauungsfeuer, Agni, für ein zentrales Lebensprinzip. Und Hippokrates nannte eine schlechte Verdauung die Wurzel allen Übels. Im Bauch sah die griechische Mythologie aber auch einen Ort der Weisheit. Zeus nämlich sicherte sich den Vorsitz im Olymp der Götter dadurch, dass er Metis, die Göttin des Maßes, überlistete. Er forderte sie auf, ihre legendären Zauberkünste dadurch zu beweisen, dass sie sich in eine Fliege verwandelte. Sie ließ sich provozieren, doch dann wurde sie als Insekt von Zeus verschluckt. Seither weissagt sie aus Zeus göttlichem Bauch heraus. Wie smart aber ist der Darm wirklich? Beim Gehirn spielen sich die Debatten um Bewusstsein und Geist zwischen Neurobiologen und Philosophen ab. Die Anatomie ist inzwischen gut beschrieben. Seine Arbeit leistet das Gehirn über Elektrizität. So wissen wir zum Beispiel, dass eine rote Rose verschiedene Sinneswahrnehmungen und Erinnerungen auslöst. Rot, dornig, duftend, verliebt, die dann durch eine synchrone Entladung von Nervenzellen im 40-Hertz-Bereich miteinander verknüpft werden. Unser Gehirn formt also einen Begriff der Rose, wenn alle beteiligten Neurone ihr Schwingungsverhalten abgestimmt haben. Das beantwortet die Frage, wie eine Wahrnehmung entstehen kann, nicht aber, wie sie bewusst wird. An diesem Rätsel wird noch gearbeitet. Auch an der Frage, die dieses Buch wie ein roter Faden durchzieht. Warum verfügt der Mensch über eine zweite Schaltzentrale im Bauch? Bauchhirn an Kopfhirn. Die erste Frage muss sein, sind beide Nervensysteme wirklich so ähnlich? Sehen wir uns zunächst die Zahlen an. Der Mensch hat 86 Milliarden Nervenzellen im Gehirn, die Maus gerade mal 75 Millionen. Erstaunlicherweise tragen alle Lebewesen eine ähnliche Anzahl von Nervenzellen im Bauch, nämlich je nach Tierart zwischen 100 und 1000 Millionen, mehr oder weniger unabhängig von ihrer Größe, der Mensch ähnlich viel wie die Maus. Die großen Tiere haben einfach eine höhere Auflösung ihrer Schaltkreise. Bei der Maus muss die Peristaltik hingegen auf ganz kleinem Raum organisiert werden, dicht an dicht. Beim Gehirn gibt es schon größere Unterschiede. Menschen tragen 800 Mal mehr Nervenzellen im Kopf als im Bauch, das Schwein 20 Mal. Und manche kleinen Tiere haben sogar weniger Hirn im Kopf als im Bauch. Jetzt zur Struktur. Beide Nervenzentren enthalten dieselben Nervenzellen, Neurotransmitter und andere Botenstoffe. Sie sind aber unterschiedlich organisiert. Die Zellen des Bauchhirns kommunizieren nur über kurze Strecken. Schon die im Dickdarm wissen nicht, was jene im Dünndarm tun. Das müssen sie auch nicht, weil auf jedem Quadratzentimeter des Verdauungstraktes hunderte von Sensoren, Motor- und Interneuronen sitzen. Sie sind in Ganglien organisiert. Das sind Anhäufungen von Nervenzellen, die sämtliche Funktionen, Wahrnehmung, Kommunikation und Output ausüben können. Das heißt, in jedem Ganglion sind Motor, Sensor und Interneurone gleichzeitig vorhanden. Dadurch kann ein Verlust von Nervenzellen durch eine Verletzung oder Krankheit gut kompensiert werden. Die Kommunikation zwischen verschiedenen Abschnitten des Verdauungstrakts, zum Beispiel zwischen Dickdarm und Magen, verläuft über separate Schaltzentren im Bauchraum, etwa der gastrokolische Reflex, die über Interneurone verbunden werden. Im Gehirn hingegen sind die Nervenzellen sehr eng gepackt in spezialisierte Funktionseinheiten von Nervenzellkörpern, Nuklei, wie zum Beispiel die Amygdala oder das Sprachzentrum. Das macht das Gehirn anfälliger für Verletzungen, ermöglicht ihm aber auch eine sehr dichte Kommunikation zwischen unterschiedlichsten Regionen und in drei Dimensionen, zum Beispiel wenn das Geruchszentrum eine abgespeicherte Erinnerung wachruft und diese in der Großhirnrinde bewertet wird. Im Bauchhirn gibt es hingegen nur zwei Funktionseinheiten, die miteinander kommunizieren, den Plexus myerenticus und den Plexus submucosus. Wie das Gehirn besitzt das neuronale Netz im Bauch eine Barriere gegen schädigende Einflüsse. Im Gehirn ist dies die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, die Undurchlässigkeit der Gefäßwände für die meisten Substanzen. Diese Aufgabe übernimmt im Bauchhirn eine Haut, die das Netzwerk umhüllt und schützt. Allerdings lässt sie eine größere Zahl Botenstoffe durch, die über die Blutgefäße angeliefert werden. Brechen die Barrieren im Bauch- oder Kopfhirn zum Beispiel durch eine Infektion zusammen, können Immunzellen eindringen, die dann zu Nervenentzündungen des Gehirns oder des Bauchhirns führen. Insgesamt aber ist das Netzwerk des Bauchhirns so strukturiert, dass es durch die ständige Bewegung nicht geschädigt wird. Das Kopfhirn ist viel empfindlicher gegenüber Erschütterungen, einem Trauma. Das Bauchhirn liegt an der Schnittstelle des Körpers, wo sich die Außenwelt in Form von Nahrung mit der Innenwelt, dem Stoffwechsel, trifft. Seine Nervennetzwerke reagieren auf jede Veränderung des Milieus im Verdauungstrakt. Das ist wichtig, denn das Bauchhirn kontrolliert in Kooperation mit den zahlreich im Darm vorhandenen Immunzellen, ob Stoffe passieren dürfen oder aber durch heftigen Durchfall oder Erbrechen aus dem Körper getrieben werden. Im Gegensatz zum Kopfhirn ist das Bauchhirn ständig in Bewegung. Das ist seine wichtigste Funktion. Seine Anatomie aufzuklären ist deshalb eine besondere Herausforderung. Bildgebende Verfahren leisten hier im klinischen Alltag viel weniger als beim Kopf. Stattdessen nutzt die Neurogastroenterologie Sondenmessungen, vor allem die sogenannte Manometrie, die Druckmessung, um die Funktionen des Verdauungstraktes zu testen. Wie wir bereits gesehen haben, vermittelt das eine Netzwerk des Darms vor allem die motorischen Bewegungsimpulse des Verdauungssystems, während das andere, innen unter der Schleimhaut gelegene, vor allem Sekretion und Resorption des Darms überwacht. Beide miteinander gekoppelten Systeme registrieren rund um die Uhr, was in ihrem Umfeld gerade passiert. Diese Informationen werden über Nerven der Darmhirnachse an das Gehirn gesandt. Aber davon dringt kaum etwas in unser Bewusstsein. Das Gehirn mischt sich auch als übergeordnete Steuerzentrale kaum ein, wenn es um die Verdauung geht. Deshalb verlaufen auch 90% des Datenaustausches afferent, das heißt aufsteigend. Nur 10% der Signale wandern als Befehle vom Kopf zum Darm. Das Bauchhirn sorgt dafür, dass die Verdauung in vielen Bereichen autonom verläuft. Wie In-vitro-Versuche, isolierte Darmpräparate in der Petrischale, zeigen, hat das Nervennetzwerk in seiner Struktur verankerte Muster, die ihm erlauben, auch ohne Kontakt zum Kopf seine Funktionen den Gegebenheiten anzupassen. Zum Beispiel verlangsamen sich Magenentleerung und Darmtransport, wenn die Speisen Nährstoffe enthalten, um dem Verdauungssystem Zeit zu geben, seine Funktionen zu erfüllen. Kopfhirn an Bauchhirn. Wenn ein Lebewesen in Gefahr ist, wird seine Verdauung schlagartig lahmgelegt. Der Blutfluss wird von den inneren Organen abgezogen, um verstärkt das Herz zu versorgen, aber auch in die Extremitäten, Beine und Arme, die helfen zu fliehen oder zu kämpfen. Wir selbst sind zum Glück nur noch selten in so einer Situation. Doch nehmen wir das Beispiel einer Gazelle. In dem Moment, wo sie die sich anpirschende Löwin wahrnimmt, ergreift sie die Flucht. Ihr Überlebensinstinkt mobilisiert alle Energiereserven in ihr. Stress peitscht ihren Organismus zu Höchstleistungen. Sie hat jetzt keine Zeit, sich um ihre Verdauung zu kümmern, wenn sie nicht ausgeweidet werden will. Das Gleiche gilt für die Löwin, wenn sie erfolgreich jagen will. Unter Stressbedingungen wird ein Teil des vegetativen Nervensystems, nämlich der Sympathikus, stark aktiviert. Sein Überträgerstoff, das Noradrenalin, lähmt den Verdauungstrakt, da es die aktivierenden Mechanismen im Bauchhirn unterdrückt. Somit werden Magen-Darm-Bewegungen und Sekretion heruntergefahren. Zusätzlich aktiviert der Sympathikus die Ausschüttung des Adrenalins aus der Nebenniere. Adrenalin hat dieselbe Wirkung wie das Noradrenalin. Stress kann aber auch den gegenteiligen Effekt haben. Jeder von uns kennt das Phänomen des Stressdurchfalls. Der Gastroenterologe Thomas P. Almy hat dazu bereits in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts folgendes Experiment gemacht. Er führte eine Enddarmspiegelung bei einem 24-jährigen gesunden Probanden durch und gab noch während der Untersuchung vor, dabei einen Tumor zu entdecken. In den folgenden 20 Minuten kam es zu verstärkter Durchblutung sowie intensivierter Sekretion und Darmbewegung. Also nicht zu einer Lähmung wie bei dem Tierbeispiel. Es ist bekannt, dass unter intensivem Stress im Gehirn das Stresshormon CRF, Corticotropin Releasing Factor, ausgeschüttet wird. Über die Blutbahn erreicht es unter anderem Immunzellen im Darm, aber auch das Bauchhirn. Dabei aktiviert es Bewegung und Sekretion des Darms und überspielt auf diese Weise die hemmende Wirkung des Sympathikus. Was aber unterscheidet im Körper, ob der Darm auf Stress mit Durchfall reagiert oder mit Lähmung? Die Gazelle und die Löwin müssen beide kurzfristig Energien mobilisieren. Diese schnelle Reaktion können nur Nerven garantieren. Länger andauernder Stress führt dazu, dass zusätzliche Stresshormone das Bauchhirn erreichen können und den Sympathikus Einfluss überspielen. Dann entleert sich der Darm. Nicht nur wenn es um Tod und Leben geht, sondern in allen außergewöhnlichen Situationen schaltet der Körper seine übergeordnete Instanz, das Gehirn, ein. Jetzt reicht das Dammhirn nicht mehr. Uralte reflektorische Zentren im Gehirn werden aktiviert, wenn drastische Maßnahmen notwendig erscheinen, zum Beispiel das Brechzentrum. Auf sensorisch ausgelöste Empfindungen wie Ekel, auf Störungen des Gleichgewichts oder auch auf toxische Stoffe im Darm reagiert eine Region im Hirnstamm, nämlich das sogenannte Brechzentrum. Dieses aktiviert die Speicheldrüsen sowie die glatte Muskulatur des Bauches und des oberen Verdauungstraktes. Dabei dreht sich ausnahmsweise die Richtung des Nahrungsbreis um. Er wird vom Magen über die Speiseröhre wieder nach draußen befördert. Nahrung, die sich bereits im Darm befindet, wird durch heftige Kontraktionen zum Anus befördert, beschleunigt durch Elektrolyte und Wasser, beides von der Darmschleimhaut abgegeben. Auch Hunger bzw. Appetit und Sättigung sind wichtige Signale, an denen das Gehirn ganz wesentlich beteiligt ist. Denn nicht nur die Sinnesorgane spielen dabei eine wichtige Rolle. Bereits der Gedanke an ein Lieblingsessen führt dazu, dass die Speicheldrüsen aktiv werden. Augen und Nase tun ein Übriges, wenn ihnen entsprechende Reize geboten werden. Der Zustand des Hungers ist ein sehr komplexer, sonst wäre es schon längst gelungen, die Fettleibigkeit medikamentös erfolgreich zu behandeln. Am besten funktioniert noch das Verkleinern des Magens durch einen chirurgischen Eingriff. Das liegt daran, dass die Darmhirnachse und das Bauchhirn die Ausdehnung des Magens registrieren und ab einem bestimmten Punkt dem Gehirn signalisiert, dass er jetzt voll ist. Das Bauchhirn ist zwar für den Transport der Nahrung und einiges andere zuständig, es kann aber nicht die Nahrungsaufnahme stoppen. Das muss das Gehirn entscheiden. Steuerzentrale dafür ist der Hypothalamus. Dort liegt ein Hungerzentrum, das immer aktiv ist und über einen Hemmmechanismus ständig gebremst wird. Was letztlich den Hunger auslöst, ist nicht bis ins letzte Detail geklärt. Es könnte so sein, dass das Körpergewicht genetisch vorprogrammiert ist und der Organismus immer wieder danach strebt, das Zielgewicht nach kurz- oder langfristiger Gewichtsveränderung zu erreichen. Eine Stellgröße könnte dabei das Leptin sein, ein Peptidhormon, das im Fettgewebe gebildet wird und das Gehirn über die in den Fettdepots gespeicherte Energie informiert. Überschüsse werden in den Blutkreislauf freigesetzt. Im Gehirn hemmt Leptin die Nahrungsaufnahme. Besonders wichtig ist auch das Peptidhormon PYY, das im Darm ausgeschüttet wird. Es reguliert ebenfalls das Hungergefühl. Das Umschalten von hungrig auf satt wird auf jeden Fall auch vom Blutzucker bestimmt. Über Glukosesensoren im Hypothalamus, in der Bauchspeicheldrüse und in der Leber wird dessen Konzentration gemessen und bei Absinken ein Hungergefühl ausgelöst. Nach der Normalisierung des Blutzuckerspiegels tritt ein Sättigungsgefühl ein. Es gilt inzwischen als gesichert, dass in der Nähe des Hungerzentrums im Gehirn auch ein Zentrum für Sättigung liegt. Zusammengefasst: Kopfhirn und Bauchhirn sind strukturell und funktionell vergleichbar. Sie sprechen miteinander und hören aufeinander. Wenn die Verdauungsfunktionen mit dem Verhalten des gesamten Organismus koordiniert werden müssen, zum Beispiel bei Stress, ist das Gehirn die übergeordnete Instanz. Das Bauchhirn ist aber in wesentlichen Aspekten autark. Heißt das auch, dass es höhere Funktionen wie Denken und Lernen übernehmen kann?